Das Unglück der Weiber aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Unglück der Weiber. In eine Stadt, mich deucht, sie lag in Griechenland, drang einst der Feind von Wut entbrannt und wollte, weil die Stadt mit Sturm erobert worden, die Bürger in der Raserei bis auf den letzten Mann ermorden. O Himmel, welch ein Angstgeschrei erregten nicht der Weiber blasse Scharen. Man stelle sich nur vor, wenn tausend Weiber schreien, was muß das für ein Lärmen sein? Ich zittre schon, wenn zwei nur schreien. Sie liefen mit zerstreuten Haaren, mit Augen, die von Tränen rot, mit Händen, die zerrungen waren, und warfen schon vor Angst halbtot sich vor den Feldherrn der Barbaren und flehten in gemeiner Not ihn insgesamt um ihrer Männerleben. So hat's von Tausenden nicht eine Frau gegeben, die sich gewünscht, des Mannes los zu sein? Von Tausenden nicht eine? Nein. Nun, das ist viel. Da muß bei meinem Leben noch gute Zeit gewesen sein. So hart als auch der Feldherr war, so konnt er doch dem zauberischen Flehen der Weiber nicht ganz widerstehen. Denn welchen Mann, er sei auch zehnmal ein Barbar, weiß nicht, ein Weib durch Tränen zu bewegen. Mein ganzes Herz fängt hier sich an zu regen, ich hätt nicht der General sein mögen, vor dem der Weiberschar so kläglich sich vereint. Ich hätte wie ein Kind geweint und ohne Geld den Männern gleich das Leben und jeder Frau zu ihrer Ruh den Mann und einen noch dazu, wenn sie's von mir verlangt, gegeben. Allein so gar gelind war dieser Feldherr nicht. »Ihr Schönen«, fängt er an und spricht. »Ihr Schönen? Dieses glaub ich nicht. Ein harter General wird nicht so liebreich sprechen. Was willst du dir den Kopf zerbrechen? Genug, er hat's gesagt. Ein alter General hat, dächtig, doch wohl wissen können, dass man die Weiber allemal, sie seien es oder nicht, kann meine Schönen nennen.« »Ihr Schönen«, sprach der General, »ich schenk euch euer Männerleben, doch jede muß für den Gemahl mir gleich ihr ganz Geschmeide geben, und die ein Stück zurückbehält, verliert den Mann vor diesem Zelt.« »Wie, fingen nicht die Weiber an zu beben, ihr ganz Geschmeide hinzugeben, den ganzen Schmuck für einen Mann?« »Gewiß«, der General war dennoch ein Tyrann. Was half's, dass er ihr Schönen sagte, da er die Schönen doch so plagte? Doch weit gefehlt, dass auch nur eine zagte, sie holten sich vielmehr mit Freuden ihren Schmuck. Dem General war dies noch nicht genug. Er ließ nicht eh nach ihren Männern schicken, als bis sie einen Eid getan. Der General war selbst ein Ehemann. Bis, sag ich, sie den Eid getan, den Männern nie die Wohltat vorzurücken, noch einen neuen Schmuck den Männern abzudrücken. Drauf kriegte jedem Frau den Mann. O, welche Wollust, welch Entzücken! Vergebens wünsch ich's auszudrücken, mit welcher Brünstigkeit die Frau den Mann umfing, mit was für sehnsuchtsvollen Blicken ihr Aug an seinem Auge hing. Der Feind verließ die Stadt. Die Weiber blieben stehen, um ihren Feinden nachzusehen. Alsdann flog jede froh mit ihrem Mann ins Haus. Ist die Geschichte denn nun aus? Noch nicht, mein Freund. Nach wenig Tagen entfiel den Weibern aller Mut. Sie grämten sich und durften's doch nicht sagen. Wer wird's den Eid zu brechen wagen? Genug. Der Kummer trat ins Blut. Sie legten sich, drauf starben in 10 Tagen, des Lebens müd und satt, 900 an der Zahl, der alte, böse General. Ende von Das Unglück der Weiber. Aufgenommen von Storylines, Devon.